Kamerad, du hast deine Pflicht, nun stehe für sie ein. Ich weiß, wenn du sie brichst, wird Deutschland nie besser sein. Ach, könnte ich dir helfen, als Dank für deinen Mut? Ob kämpfst du gegen Welten für unser deutsches Blut? Kamerad, du hast ein Herz, das im Inneren für Deutschland schlägt. Es treibt dich weit fort, auch wenn du meist alleine gehst. Ach, könnte ich dir helfen, als Dank für deinen Mut? Ob kämpfst du gegen Welten für unser deutsches Blut? Der deutsche Soldat ist auch für dich gefallen in manch blutiger Schlacht. Und heute trittst du an seine Stelle. Und du musst die Pflicht weitertragen in eine bessere Zeit. Denn erst wenn der Eid erfüllt, dann kannst du dich zur Ruhe legen, mein Kamerad. Kamerad, gebrauche deinen Verstand gegen Angst und Tyrannei. Erst wenn deine Kraft entfacht, erst dann ist Deutschland frei. Ach, könnte ich dir helfen, als Dank für deinen Mut? Ob kämpfst du gegen Welten für unser deutsches Blut? Kamerad, höre unsere Helden, die für Deutschland gekämpft und gelebt. Kämpfe für sie gegen rote Welten, denn der Totentaten Ruhm besteht. Ach, könnte ich dir helfen, als Dank für deinen Mut? Ob kämpfst du gegen Welten für unser deutsches Blut? Kamerad, der Kampf wird nicht einfach werden in dieser Zeit. Aber wenn du feststehst, dann sind auch alle bereit. Und dann hoffentlich, dann erfüllt jeder seine Pflicht. Kamerad, dich bricht man nicht. Denn du hast deine Pflicht.